Guten Morgen, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic mit Kimber. Hallo, Kimbi. Oh nein, du hast eine Zecke. Geh gleich weiter. So, er hatte sich irgendwie zwei Zecken eingesammelt auf der Nase. Die musste ich gerade mal runter machen. Wir haben hier bei uns um die Ecke so einen schönen See und einen Wald. Kriegt er gleich morgens seine erste schöne Runde, dass er schön entspannt ist für den Tag. Ja. Das Thema des heutigen Coaching-Videos ist die Alpha-Illusion. Die Alpha-Illusion und die kognitive Dissonanz. Und das ist eine hochinteressante Geschichte. Ich unterscheide die Alphas in verschiedene Kategorien. Zum einen sehe ich da zum Beispiel den Pickup-Alpha. Komm, großer Bär. Das ist ein Alpha, der beim Klarmachen von Frauen, bei der Kennenlern-Dating-Phase, also wirklich eine gute Alpha-Mentalität an den Tag legt, so dass die Frau darauf anspringt. Dass sie den Mann gut findet, will mit ihm zusammenkommen und so weiter. Das kann er super. Wenn sie dann aber mit ihm zusammenkommt, dann bröckelt schnell die Fassade, weil er ist halt, wie gesagt, nur ein Pickup-Alpha. Im täglichen Umgang wird sie dann schnell nach 6 Monaten bis 12 Monaten rausfinden, dass er doch nicht so Alpha ist, wie sie das in der Kennenlernphase von ihm gedacht hat. Ja, und dann ist das quasi dann auch ein Breakup. Das ist dann der Dealbreaker für sie, weil sie sagt, ja, eigentlich ist er ja doch ein kleines Würstchen und nicht ansatzweise so Alpha, wie sie gedacht hat. Das ist der sogenannte Pickup-Alpha. Dann gibt's für mich den sogenannten Blue-Pill-Alpha. Der macht vieles richtig, aber auch vieles falsch. Das ist sowas wie ich war. Ich war's, ich bin's nicht mehr. Ich habe einen Entwicklungsprozess gehabt. Aber im Wesentlichen war das so bei mir, dass ich aufgrund meiner natürlichen Alpha-Mentalität vieles richtig gemacht habe. Aber ich habe dann auch wieder vieles falsch gemacht. Das sind dann so wechselnde Signale, die man dann seinem Partner gibt. Auf der einen Seite macht man, wie gesagt, ist man sehr Alpha, aber auf der anderen Seite, weil man so Blue-Pilled ist man sich der Sache nicht bewusst und dann tappt man hier und da auch nochmal in verschiedene Fehler. Und dann wird natürlich auch da an der Alpha-Geschichte gezweifelt und das kann man dann so nicht mehr rückgängig machen. Ja, dann gibt's den Red-Pilled Alpha. Der hat, ich würde sagen, der hat die besten Chancen, also wirklich vernünftig durchzukommen, sage ich mal, durch diese ganzen Geschichten. Weil wenn er Alpha ist und das mit seinem Red Pill Wissen kombinieren kann, dann ist es schon, bin ich schon der Meinung, dass man da eine Frau auf Linie halten kann. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nur genau an dieser Stelle. Oh, wie schön bin ich. Guckt euch mal den See an. Wunderschön. Oder Kimi, was sagst du dazu? Das interessiert ihn gerade nicht. Ja, da geht es dann darum, wie ich sagte, das ist, wie gesagt, das so die optimale Kombination im Umgang von Frauen, dass du Red Pill Alpha bist. Das heißt, wenn du mit Frauen zu tun haben willst, informier dich über das Red Pill Wissen, verinnerliche das Ganze und kombiniere das mit deiner Alpha-Mentalität. Nur jetzt hast du das Problem und das ist die sogenannte Alpha-Illusion, auf die ich zu sprechen kommen will. Die Alpha-Illusion bedeutet, ich muss euch hier kurz eine Geschichte von mir erzählen. Selbst wenn ich jetzt ein Red-Pilled-Alpha bin, ist mir letztes Jahr Folgendes passiert. Und zwar ist mir im Stadtverkehr hinten einer in mein Auto reingefahren. So, das hat einmal kräftig gescheppert, das Auto war hinten so ein bisschen kaputt, alles eingeknickt, auch unterm Kofferraum. Es war ein Golf 6 Kombi, wirtschaftlicher Totalschaden. Gut, ich hatte erstmal keine Beschwerden, also völlig entspannt. Und dementsprechend dachte ich, na gut, machst du sogar noch einen kleinen Gewinn, kriegst mehr Geld für das Auto, als es am Ende wert war. Habe ich quasi das als Glück im Unglück empfunden. Dann war es so, nach 10 Tagen fing es an, Kimi, komm. Nach 10 Tagen fing es an, dass ich im Lendenwirbelbereich, also unten am Arsch, rechtes Bein, komplett anfing, extreme Schmerzen zu haben, sodass ich mich kaum noch bewegen konnte. Und das hatte ich aber nicht mit dem Unfall in Verbindung gebracht, der dann schon ungefähr 10 Tage her war. Das habe ich in Verbindung gebracht mit einem möglichen Muskelfaserriss, weil ich mit einem Freund mal wieder angefangen habe mit Kreuzheben und Rückentraining. Und da war ich der Meinung, hätte ich beim Kreuzheben einen Fehler gemacht, zu viel Gewicht gehabt, das Ego war ein bisschen zu groß, sodass ich mir da diese Verletzung reingezogen habe. Also ich konnte das nicht so richtig mit dem Unfall mehr verknüpfen. Das hat sich für mich dann erst quasi dieses Jahr, also es war letztes Jahr irgendwann im August, und es hat sich für mich erst, diese Verknüpfung konnte ich erst dieses Jahr, also diese Schleife habe ich erst dieses Jahr zusammengekriegt, dieses Puzzleteil, dass es doch von dem Autounfall war. Ja, jedenfalls, warum erzähle ich das Ganze? Ich hatte, also wie gesagt, das waren so schreckliche Schmerzen, dass man nicht mehr liegen konnte, dass man sich keine Socken mehr anziehen konnte. Oder auch nur unter grausamsten Schmerzen, weil man in diese Dehnung ja rein muss, um zu seinem rechten Fuß runterzukommen. Und führte dazu, dass es wirklich so herzzerreißende Schmerzen waren, dass man also wirklich verzweifelt war in dem Moment. Weil ich dachte ja wirklich, jetzt, das kann ja jetzt nicht sein. Da kriegt man schon so ein bisschen Angst. So mit 37 dachte ich jetzt, dass ich jetzt so ein Krüppel geworden bin, dass ich mir plötzlich nicht mal mehr Socken anziehen kann. Dass ich plötzlich nur noch humpelnderweise unter Schmerzen gehen kann. Und so eine Erfahrung erweitert schon so ein bisschen deinen Horizont, weil wenn du plötzlich so eingeschränkt bist, also wenn du vorher so Alpha bist und du bist groß und stark und plötzlich bist du so ein humpelnder, gebückter, ja, gebrochener Mann quasi, weil Alpha ist klar, Alpha steht aufrecht, Alpha drückt 120 Kilo Bankdrücken, humpelnd ist nicht so richtig Alpha, wenn man dann so 1,84 groß ist, so wie ich, aber dann aufgrund der Schmerzen plötzlich nur noch 1,79 groß ist, weil man sich gar nicht mehr aufrichten kann. Wie viel Alpha ist das dann noch? So, und das ist dann die, und worauf ich jedenfalls hinaus will, Kimi, komm, wir wollen weiter. Worauf ich jedenfalls hinaus will, ist, du kannst noch so Alpha sein, wie du willst. Durch eine höhere Fügung oder durch ein unvorhergesehenes Ereignis bist du innerhalb von 20 Sekunden nicht mehr Alpha. Egal wie Alpha du gerade noch warst. Und das ist für mich die sogenannte Alpha-Illusion, die ich so erfahren durfte. Weil während ich unter... Also die psychologische Komponente von so einer Geschichte... Kimi, warte mal kurz. Die psychologische Geschichte von so einer Komponente dürft ihr nicht unterschätzen, weil das spielt ja jetzt auch noch mit rein, dass man wirklich extrem darunter leidet. Aber du musst ja als Selbstständiger, es muss ja weitergehen. Du musst ja beispielsweise zum Kunden fahren, du musst ja deine Termine weiter durchführen. Jetzt merkst du aber plötzlich, dass du durch diese Verletzung als Selbstständiger plötzlich nicht mal mehr einen freien Gedanken hast. Also vorher war das so, wenn ich zu dem Termin gefahren bin, konnte ich mich gedanklich ordnen, war ja schmerzfrei, hatte ja keine Probleme und konnte das alles in meinem Kopf zurechtrücken, mich vorbereiten für den Termin, fürs Leben und alles, was damit zusammenhängt. Also ich konnte meine Gedanken quasi ordnen. Wenn du unter permanenten Schmerzen, ich würde mal sagen, Schmerzgrad 10, sagen wir einfach mal, Schmerzgrad 10 ist so ein heftiger Schmerz, dass du beispielsweise bewusstlos werden würdest. Der normale starke Kopfschmerz, würde ich sagen, wenn man richtig starke Kopfschmerzen hat, dann ist das so auf einer Skala, würde ich vielleicht... Oh, das ist Kimbas Lieblingshund. So, musste mal kurz einen Cut machen, weil Kimbas ist auch ein Rüde und die beiden mögen sich nicht so richtig. Ja, ich wollte kurz diese Schmerzskala definieren, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Also ich sagte ja, 10 würde ich sagen, ist der Schmerz so intensiv, würdest du bewusstlos werden. Also da würde das Gehirn abschalten, nicht mehr zu ertragen quasi. Das ist ja die normale Schutzfunktion des Körpers. Wenn du irgendeinen Schmerz hast, der unerträglich ist quasi, würde das Gehirn ja sagen, nee, meine ich mit, den Spaß, den gönne ich mir nicht, ich schalte ab. Dann würdest du quasi bewusstlos werden. So, ich hatte 2004/2005 hatte ich mal einen Motorradunfall, das heißt, Motorrad ist mir weggerutscht, ich bin mit dem Kopf auf den Asphalt geschlagen und hatte dann eine Gehirnerschütterung, leicht schwer, es ist ja mal schwer zu definieren, auf jeden Fall grausam, so dass wenn man gegessen hat, dass man sich übergeben muss und so weiter. Also ich konnte nichts drin behalten, war auch schlimm. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das war nur im Vergleich jetzt zu dem, was ich jetzt so kenne, würde ich sagen, war eine 6 bis 7 Und dieser Schmerz, den ich jetzt hier hatte mit dem Rücken-Bein-Bereich von dem Auffahrunfall, war eine 7 bis 8. Also ich würde sagen, die Gehirnerschütterung war bis dato das Schlimmste, was ich kannte. Das war so Schmerzlevel 6 bis 7. Vorher hätte ich gesagt, das war 7 bis 8. Jetzt bin ich neu kalibriert. Jetzt sage ich, die Schmerzen, die ich da hatte, sind 7 bis 8. Also sehr intensive Schmerzen, die ich auch nicht über einen Zeitraum von 2 Wochen hatte, sondern wirklich über einen Zeitraum von 6-7 Monaten. Ja, also die Ausläufer davon habe ich heute noch. Ich kann zwar wieder joggen gehen und so weiter, das ist alles schön. Und die Ausläufer jedenfalls habe ich davon heute noch. So, warum erzähle ich das Ganze? Weil es so wichtig ist, also ich muss das Ganze erzählen, um diesen ganzen Umfang begreifen zu können, von dem ich hier spreche. So, jetzt ist es so, dass ich dann natürlich zu Hause angeschlagen war. Also ich humpelte nur noch vor meiner Freundin rum. Ich hatte grausame Schmerzen, weil es ist ja auch eine gleichgewichtsrelevante Muskulatur. Und je nachdem, in welche Richtung man sich bewegt, alles tut grausam weh. So, jetzt muss ich noch kurz erklären, wie stellt sich das überhaupt dar, dass diese Schmerzen überhaupt entstehen und was war überhaupt die Ursache? Also wenn du, ich habe mich da, Kimi, nicht so schnell. Ich habe mich da ja intensiv mit beschäftigt. Also wenn du jetzt wenn du das kennst früher vom Skaten oder vom Sport, vom Fahrradfahren, von was auch immer, wenn du hinfällst oder abrupt einem Stoß ausgesetzt bist, wenn du abrupt einem Stoß ausgesetzt bist, dann ist das so, ganz schön viel los hier heute Morgen im Wald, dann ist das so, dass dein Körper in eine Schutzfunktion geht und die Muskulatur maximal anspannt im Bruchteil einer Sekunde, um deinen Organismus, Kimi, komm nochmal raus, um deinen Organismus und deine Skelettstruktur quasi zu schützen, dass sich deine Knochen nicht verschieben. So, jetzt ist es aber so, dass du davon im milden Fall einen Muskelkater kriegen kannst. Hier bleiben. Oder im schlimmsten Fall, so wie ich, eine Muskelverhärtung, also dass der Muskel einfach zumacht an der Stelle. Und so war das bei mir. Also der Muskel hat komplett zugemacht, dieser komplette Bereich, also dieser komplette Lenden-, Arschmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur, Wadenmuskel. Also ich hatte so einen wandernden Schmerz bis runter in den Knöchel. Ne, egal, wollen wir es nicht so lang machen. Der Muskel macht komplett zu und sagt, okay, du hast mir gezeigt, ich hab aufgemacht und du hast mich quasi in diesem Vertrauensbereich traumatisiert und hast mir diesen Schlag verabreicht. Und dadurch habe ich diesen Schaden und jetzt ist das traumatisiert, jetzt mache ich nicht mehr auf. So, das bedeutet, der Muskel öffnet sich einfach nicht mehr. Der gibt dir diesen Bewegungsspielraum nicht mehr und zeigt dir das mit Schmerzen und sagt, nö, diesen Bewegungsradius kriegst du nicht mehr. Ich bin verhärtet, ich bin zu. So. Und das führt halt, wie gesagt, dazu, zu diesen grausamen Schmerzen, egal in welche Richtung du dich bewegen willst. So, ich konnte mir keine Socken anziehen, ich konnte, wenn ich zum Kunden gefahren bin, ich bin aus dem Auto rausgehumpelt unter grausamsten Schmerzen, musste erstmal 5 Minuten neben dem Auto stehen, bis dieser Schmerz so einigermaßen so abgeklungen ist, dass ich mich wieder ein bisschen einbewegen konnte. Und da kann ich euch aus Erfahrung sagen, und da tut mir jeder Mensch leid, der vorher gesund war, und dann plötzlich in sich in so einer Situation wiederfindet, und das geht ja rasend schnell, es ist sehr demütigend, wenn du dann als, es ist demütigend, so, weil das ist halt alles andere als das, was ich vorher war. So, und damit dann umgehen zu müssen in diesen Situationen ist schon spannend, und da wird dein Ding dann wirklich, also, wie sehr du da an dich glaubst und wie sehr du da noch Alpha bist, wird schon auf die Probe gestellt, das ist überhaupt gar keine Frage. Und plötzlich so richtig Alpha siehst du dann auch nicht mehr aus. Also das ist Fakt. Ja, so. Jedenfalls, worauf ich dann hinaus will, wie viel Empathie hatte ich dann noch in diesem Moment von meiner Partnerin? Naja, es war so, dass sie gesagt hat, ja, stell dich doch mal jetzt nicht so an. Ja, das wird schon. Und ja, jetzt erzähl mir nicht von, ich will davon jetzt nichts hören, ich weiß jetzt, dass du Schmerzen hast. Also wirklich, wirklich eklig. Da gibt's dann keine besondere, ja, das war jetzt auch schon 3 Monate her, jetzt kannst du auch mal die Kiste Wasser hochtragen. Ja, jetzt tu mal nicht so. Und oh, wirklich, also dann war ich beispielsweise bei einer Physiotherapeutin. Und diese Physiotherapeutin, ja, die hat mich dann untersucht, weil ich wollte die Schmerzen loswerden. Also ich war so verzweifelt, ich hätte jeden Betrag, also wirklich. Die hat mich dann durchbewegt, um zu prüfen, dass es kein Knochenproblem gibt und ob überhaupt. Und sie hat festgestellt, nein, es ist alles heile. Und es ist wirklich nur eine Muskelverhärtung aufgrund dieses Trauma-Effekts quasi. Ja, sag ich, es tut so grausam weh, habe ich zu ihr gesagt. Und ob man da irgendwie irgendwas und, naja, Faszientraining. Also man soll die Muskeln mit so einer Faszienrolle massieren, dass die aufgehen. Gut, ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, was ich an der Stelle erzählen wollte. Und dann habe ich ihr von diesen grausamen Schmerzen erzählt und dass ich kaum dies und kaum das und wie sich das auswirkt. Ach ja, sagt sie, Männer, die leiden dann immer so extrem. So, ja, okay, ja, ich leide halt extrem. Ne? Was soll ich jetzt machen? Bin halt verletzt. So, dann erzählt sie mir von einer Fußballmannschaft. Ja, ich betreue auch eine Fußballmannschaft, sagt sie. Und sie können sich gar nicht vorstellen, wie die immer jammern und wie die sich immer anstellen. Und da habe ich so gemerkt, okay. Für leidende Männer gibt's in keine Sympathie. Frauen mögen starke Männer. Frauen hassen winselnde Männer. Frauen hassen leidende Männer. Das ist für die... Ja, macht euch da euer eigenes Bild. Und, also wenn du stark bist, alles gut. Wenn du schwach bist, und das ist für mich diese Alpha-Illusion, weil egal wie Alpha du bist, es gibt keine Garantie, dass du morgen auch noch Alpha bist. Es gibt immer einen, der ist mehr Alpha. Und wenn deine Partnerin sieht, wie du zu Boden gehst, glaubt sie nicht mehr an deinen Alpha. Wenn ich eine Freundin habe und es gibt eine Auseinandersetzung und ich gehe zu Boden, dann hat sie einen neuen Alpha gesehen. Wenn du zu Boden gehst und deine Partnerin sieht das, dann sieht sie einen neuen Alpha. Und einen jammernden Loser. Und was uns in den Filmen beigebracht wurde, ist, du wirst niedergeschlagen und dann ist da eine Frau, die sich um dich sorgt und mit einem gekühlten, die ein Tuch nimmt mit Eis drin und deine Wunden abtupft und dir dabei in die Augen schaut und sich um dich sorgt. Und das ist Blue Pill BS, kann ich euch sagen. Das kommt, ist mir so noch nicht passiert und passiert auch nicht. Meiner Meinung nach. So, dieses Video spiegelt meine Erfahrung wider. Und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Es wird dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal so ergangen sein. Das heißt, in dem Moment, wo ihr diesen starken Alpha-maskulinen Frame halten könnt, ist das kein Problem. Dann könnt ihr mit den Frauen wunderbar umgehen. Aber in dem Moment, wo ihr Zweifel habt, wo ihr Erlebnisse im Leben habt, die euch davon abbringen, dann ist euer Alpha-Ding arg in Frage gestellt und es geht dann auch nie wieder zurück. Wenn sie euch einmal gesehen hat, wie ihr wankt, wird sie nie wieder dieses Alpha-Vertrauen in euch haben. Nie wieder. Und egal, was dir irgendwelche anderen Leute erzählen, halte deinen maskulinen Frame. Ja, halte mal deinen maskulinen Frame. Das reicht für eine schöne Pickup-Nummer. Das reicht aber nicht für eine 10-Jahres-Beziehung. Weil es gibt nun mal sowas wie... Wie hat Sylvester Stallone in dem einen Rocky-Film gesagt? Es kommt nicht darauf an, wie oft du gewinnst im Leben. Es kommt darauf an, wie oft du zu Boden gehst und wieder aufstehen kannst. Und hat er recht. Das Leben beinhaltet viele Niederschläge für jeden Mann. Definitiv. Wer noch keine hatte, hast du Glück gehabt, bereite dich vor, es kommen welche. Und diese Niederschläge, die musst du wegstecken und wieder aufstehen. Das Leben hat Niederschläge für jeden von uns bereit. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nur nach meiner Erfahrung tolerieren Frauen keine Niederschläge. Wenn sie den Niederschlag gesehen haben, sehen sie einen Mann, der nicht Alpha ist, weil in ihrer Vorstellung lässt sich ein Alpha nicht niederschlagen. Und deswegen, solange du diesen Frame halten kannst, kannst du mit Frauen großartigen Erfolg haben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die respektieren dich, die tanzen nach deiner Pfeife, die fügen sich in deine Führung. Alles verstanden. Aber wenn du aufgrund höherer Gewalt plötzlich anfängst zu wanken, was auch sehr schnell gehen kann, dann musst du dich selber erforschen und dich selber so gut kennen, ob du tatsächlich so ein Terminator bist. Und ich habe für mich erkannt, am Ende des Tages bin ich ein Mensch. So, das ist Fakt. Und also ich bin nicht gefeit vor solchen Dingen. Egal für wie Alpha man sich hält. Die Zeit wird jedem Alpha zeigen, dass er zwar Alpha ist, aber dass er da kurz einen Knick in seiner Alpha-Kurve hat und danach kann er ja auch wieder super Alpha sein. Das ist ja gar keine Frage, das möchte ich niemandem absprechen. Aber die Frau hat dich wanken gesehen. Und wenn sie dich einmal wanken gesehen hat, dann ist das so. Ja, und dann wollte ich noch auf die kognitive Dissonanz zu sprechen kommen. Das ist auch eine interessante Geschichte. Da hatte ich eine andere Masseurin. Da wollte ich auch wegen der gleichen Sache mir, dass die mal diesen Muskel da irgendwie mal auflockern kann. Also dieses ganze Muskelkonstrukt. Kimi, komm, lass uns weiter, großer Bär. Dieses ganze Muskelkonstrukt einmal auflockern kann. Naja, und da ich die auch privat kenne, habe ich danach noch mit ihr einen Kaffee getrunken. Und naja, dann habe ich ihr auch erzählt von meiner Trennung und meine Freundin und die versteht nichts. Und na gut, jedenfalls hat sie mir dann erzählt, ja, das ist ja heute, trennen sich ja viele, sagt sie dann. Sie hatte auch einen Bankerkunden und da hat sich die Frau jetzt auch nach 28 Jahren Ehe von ihm getrennt. Das hat halt einfach nicht mehr gepasst, sagt sie. Okay, sage ich, ja, nach 28 Jahren ist krass, was ist da passiert? Ja, erzählt sie, der hatte einen guten Job bei einer Bank. Und der hat auch ein außergewöhnliches Gehalt verdient, 250.000 Euro Jahresgehalt. Und das ist halt auch ziemlich Alpha, könnt ihr euch ja vorstellen. 250.000, rechnet euch das um im Monat, da habt ihr also alle Möglichkeiten. Ihr könnt plötzlich jedes Auto fahren, das ihr euch vorstellt. Ihr könnt in jedem Haus wohnen, in dem ihr wohnen wollt und so weiter. Und wenn ihr einer Frau diesen Lifestyle quasi provided, dann seid ihr für sie natürlich hochinteressant. Alpha, aber die Versorgung ist dann auch wieder Beta. Also ja, das ist halt wahnsinnig dynamisch. Jedenfalls am Ende des Tages, wollte ich erzählen, geht es halt darum, dass die Bank unter anderem seine Stelle wegrationalisiert hat. Weil die Banken haben aufgrund der günstigen Zinslandschaft auch nicht mehr so die Erträge, wie es früher mal war. Und die merkt ihr ja vielleicht auch in eurem Ort, dass die Banken die ein oder andere Filiale zugemacht haben. Das hat damit zu tun. Timmy, bleib hier. Morgen. Morgen. Und da ist es jetzt so, dass der seinen Job halt verloren hat. Der hat noch eine Abfindung gekriegt und das war's. So, der war natürlich dann auch schon im Alter irgendwie knapp Ende 50, Anfang 60. Und ist dann natürlich ist dann traurig geworden. Ist dann in so ein depressives Loch gefallen, weil, ja, so, das war dann für ihn auch so eine Lebenskrise. Weil jetzt bleibt der Lifestyle, den er anbieten muss und an den er seine Familie gewöhnt hat. Da fahren ja alle schöne Autos. Also das heißt, auch die Kinder fahren da natürlich Autos, die 40.000, 50.000 Euro kosten. Und alle haben sich an diesen Luxus gewöhnt. Und er sieht dann, er hat natürlich noch Geld, aber das Geld fließt ihm dann natürlich auch irgendwann ab. Und es wird immer weniger, weil der Lifestyle bleibt gleich. Die Einnahmen kommen nicht mehr rein. So, das ist für einen Mann alleine kein Problem, seine Kosten an seinen Einkommen anzupassen. Aber wenn du da so eine, ich habe das ja mit meiner Ex auch durch, die hat die Kosten hochgetrieben und die hat die Kosten immer höher getrieben, also es ist unglaublich. Na jedenfalls, worauf ich hinaus will, dann hat er diesen Job verloren, ist traurig geworden, ist in ein Loch gefallen, ja, und seine Frau hat dann nach 6 Monaten, ist dann zu dem Schluss gekommen, dass sie sich von ihm trennt. Komm, großer Bär. Ja, nach 28 Jahren. Und dann sage ich, ja krass, sage ich. Und aufgrund meiner gewonnenen Erfahrung sage ich, ja, das hat damit zu tun, sage ich, dass er seinen Job verloren hat. Er konnte, hat dieses Einkommen nicht mehr und dann ist auch die Frau weg. So habe ich das meiner Masseurin erklärt. Nein, sagt sie, das hat damit nichts zu tun. Es ist völlig normal, dass man sich dann halt irgendwann auch auseinanderlebt. Ja, okay, sage ich, aber das ist völlig normal. So, ich kann nicht verstehen, dass man sich auseinanderlebt, aber warum hat sie sich dann nicht am 24. Jahr mit ihm auseinandergelebt, als er noch 250.000 im Jahr verdient hat? Oder warum hat sie sich nicht im 18. Jahr mit ihm auseinandergelebt, der Ehe, als er noch 250.000 Euro im Jahr verdient hat? Warum nicht im 27. Jahr? Warum genau im 28. Jahr, genau dann in dem Jahr, in dem er seine luxuriöse Position mit dem außergewöhnlichen Einkommen verloren hat? Ja, das ist klar, sagt sie, dass du das so siehst. Und das hat damit aber nichts zu tun. Ich sag doch, sag ich, das hat nur damit zu tun. Naja, hin und her, jedenfalls habe ich gemerkt, sie will das nicht verstehen. Also ihr biologischer Imperativ lässt nicht zu, dass sie diese Verknüpfung herstellt, dass die Frau sich von dem Mann getrennt hat, weil er nicht mehr dieser Mann war, der ihr diese Ressourcen zur Verfügung stellen konnte, an die sie sich gewöhnt hat. Und in dem Moment hat sie sich entliebt von diesem Mann. Das ist so. So, und in dem Moment war er in ihren Augen nicht mehr dieser Alpha. Und das ist diese kognitive Dissonanz. Das heißt, da könnt ihr mit der Frau diskutieren, wie ihr wollt. Diesen Punkt versteht sie nicht, den kann sie nicht verstehen und den darf sie von ihrer Biologie aus gar nicht verstehen. Ja. Und das ist halt eine Ebene der Diskussion, wenn man die so führt, die braucht man nicht führen, weil die ist halt nicht ergebnisoffen. Die ist halt nur nervenaufreibend. Oder halt auch nicht, wenn man es verstanden hat, weil dann muss man es halt als das akzeptieren, was es ist. Ja, Männer, zieht eure Info daraus. Also Alpha sein ist was Gutes, gar keine Frage. Nur macht euch das bewusst. Und wenn ihr euch das nicht bewusst macht, dann macht euch das Leben bewusst. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und wir sehen uns nachher nochmal. Ich habe noch einen Knaller. Lasst mir ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Ich freue mich drauf und abonniert meinen Kanal. Teilt es auch gerne mit euren Freunden. Bis später.